Das ist so der Moment im Leben, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen. Voll in die Fresse! Immer mehr junge Menschen in Deutschland nehmen Rauschgift. Und ich gehe jetzt ein ganz kleines bisschen Rauschgift nehmen. Rauschgift. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert.

Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain, Kokain. Falsch, das ist Macht und Moneta. Freunde werden kommen und dich töten. Menschen töten Menschen. töten. Oh, Waffen töten? Ist das so? Na, das wollen wir uns doch mal ansehen. So, Waffe, töte. Na los, töte jemanden. Nicht so schüchtern. Siehst du, Waffen töten keine Menschen. Menschen töten Menschen. Waffen schützen Menschen vor Menschen mit kleineren Waffen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Vibrations an diesem Ort.